Erster Jesus sagte zu seinen Freunden, es wird immer Dinge geben, die andere ärgern. Aber es ist schlimm für den, der das tut. Zweiter, es wäre besser, einen schweren Stein um den Hals zu haben und ins Meer geworfen zu werden, als einen kleinen Menschen zu ärgern. Dritter, passt auf euch auf. Wenn dein Bruder etwas falsch macht, sag es ihm. Wenn er es bereut, vergib ihm. Vierter, und wenn er siebenmal am Tag etwas falsch macht und siebenmal sagt, es tut mir leid, dann sollst du ihm vergeben. Fünfter, die Freunde sagten zu Jesus, gib uns mehr Glauben. Sechster, Jesus sagte, wenn ihr Glauben wie ein kleines Senfkorn hättet, könntet ihr zu diesem Baum sagen, geh ins Meer. Und der Baum würde gehorchen. Siebter, wer von euch hat einen Diener, der auf dem Feld arbeitet? Wenn der Diener nach Hause kommt, sagt ihr dann, komm sofort und iss es. Achter, nein, ihr sagt, mach mir etwas zu essen. Zieh deine Schürze an und bediene mich, bis ich gegessen habe. Danach kannst du essen und trinken. Neunter, bedankt man sich bei dem Diener, weil er getan hat, was er tun sollte. Zehnter, so ist es auch bei euch. Wenn ihr alles getan habt, was man euch gesagt hat, dann sagt, wir sind einfache Diener. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Elfter, Jesus ging nach Jerusalem. Er reiste durch Samaria und Galiläa. Zwölfter, in einem Dorf trafen ihn 10 Männer, die eine schlimme Hautkrankheit hatten. Sie standen weit weg. Dreizehnter, sie riefen laut, Jesus, Meister, hilf uns. Vierzehnter, Jesus sah sie und sagte, geht zu den Priestern. Sie sollen euch ansehen. Während sie hingingen, wurden sie gesund. Fünfzehnter, einer von ihnen merkte, dass er gesund war. Er kam zurück und lobte Gott sehr laut. Sechzehnter, er warf sich vor Jesus auf den Boden und bedankte sich. Dieser Mann war ein Samariter. Siebzehnter, Jesus fragte, waren nicht 10 Männer gesund? Wo sind die anderen 9? Achtzehnter, ist keiner zurückgekommen, um Gott zu danken? Nur dieser Fremde? Neunzehnter, dann sagte Jesus zu ihm, steh auf und geh. Dein Glaube hat dir geholfen. Zwanzigster, die Pharisäer fragten Jesus, wann das Reich Gottes kommt. Jesus antwortete, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es sieht. Einundzwanzigster, man kann nicht sagen, hier ist es. Oder, dort ist es. Denn das Reich Gottes ist schon bei euch. 22. Jesus sagte zu seinen Freunden, es wird eine Zeit kommen, in der ihr euch wünscht, einen Tag mit mir zu erleben. Aber ihr werdet es nicht können. 23. Mann wird euch sagen, hier ist er. Oder, dort ist er. Aber geht nicht dorthin. 24. Denn wie ein Blitz von einem Ende des Himmels zum anderen leuchtet, so wird es auch sein, wenn der Menschensohn kommt. 25. Aber zuerst muss er viel leiden und von den Menschen abgelehnt werden. 26. Es wird so sein wie in der Zeit von Noah. So wird es auch sein, wenn der Menschensohn kommt. 27. Die Menschen aßen, tranken und heirateten, bis Noah in die Arche ging. Dann kam die große Flut und tötete alle. 28. Es war auch so wie in der Zeit von Lot. Die Menschen aßen, tranken, kauften, verkauften, pflanzten und bauten. 29. Aber an dem Tag, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und tötete alle. 30. So wird es auch sein, wenn der Menschensohn kommt. 31. An diesem Tag soll niemand, der auf dem Dach ist, heruntergehen, um seine Sachen zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückgehen. 32. Denkt an Lots Frau. 33. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, wird es für immer haben. 34. Ich sage euch, in dieser Nacht werden 2 Menschen im selben Bett liegen. Einer wird mitgenommen, der andere bleibt zurück. 35. 2 Frauen werden zusammen Getreide mahlen. Eine wird mitgenommen, die andere bleibt zurück. 36. 2 Männer werden auf dem Feld sein. Einer wird mitgenommen, der andere bleibt zurück. 37. Die Freunde fragten, woher? Jesus sagte, wo ein toter Körper ist, da sammeln sich die Geier.